1. Mein Sohn, beware Mainwort and Holti Maingebotfest in Danem Hazen. 2. When do Maingebot befolkst, worst du leben, schütze Main Lehren sorgfaltig y deinen Orgepfel. 3. Verinnerlich sie, als wordest du sie in dein Fingerbinden und auf die Tafel deines Hersens schreiben. 4. Betracht die Weisheit als dein Schwester und nenn die einzig dein engste Vertraut. 5. Die soll dich vor der fremden Frau schützen, vor der Verführerin, die mit schmeichelnden Worten lockt. 6. Einst blickte ich durch das Fenster meines Hauses, durch mein Gitter, hinaus. 7. Dabei bemerkt ich unter den Unerfahrenen, inmitten der Jungen Lut, einen unvernünftigen Jungling. 8. Diese ging auf der Straße, nahe eine Ecke, und bewegt sich in Richtung ihres Hauses. 9. Es war in der Dämmerung, am Abend des Tags, als die Dunkelheit hier in Brach. 10. Plötzlich kam ihm ein Frau entgegen, gekleidet wie ein Hurend im IT Hinterhaltiger Absicht. 11. Sie war leidenschaftlich und ungestem, ihr Fass konnten nicht im Haus bleiben. 12. Mal war sie auf der Straße, mal auf den Platzen, stets lauernd und jeder Eck. 13. Sie ergriff in und kustin, mit dreister mien sprach sie zu ihm, 14. ICH hat den Kopf dazu bringen, hüt habe ICH mein gelobt erfüllt. 15. Die Schau bin ICH ausgegangen, am dich zu suchen, und habe dich nun gefunden. 16. ICH habe mein Bett mit Decken und Bunt gestreiften Teppichen aus Ägyptischem Gorn geschmackt. 17. Mein Lager habe ICH mit Balsam, Aloe und Zimt parfümiert. 18. Komm, lass uns bis zum Morgen in Lieb schwelgen und unseren Liebeslust berauschen. 19. Denn mein Mann ist nicht zu Hause, es ist auf ein weiter Reise gegangen. 20. Er hat seinen Geldbeutel mitgenommen und wird erst am Volmentag zu Rückkehren. 21. Durch er beharrliches Juden werfet sie in und riss in mit ihren schmeichelnden Lippen fort. 22. Er folgte sofort, wie ein Steiser Schlagbank geführt wird oder ein Hirsch ins Netz rennt. 23. Bis ein Pfeil sein Leber durchbohrt, wie ein Vogel, der in die Schlinge ilt, one zu wissen, das ist am sein Leben get. 24. Die Schalb, mein Son, gehorcht mir und achtet auf mein Wort. 25. Last die Uhr her ist nicht ihren Wegen folgen und verirrt euch nicht auf ihren Faden. 26. Den Wiel sind die Opfer, die sie zu voll gebracht hat, und zahlreich sind Jean, die sie getotet hat. 27. Haus ist ein Weg zur Unterwelt, der hinabfährt zu den Kammern des Todes.